Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf den drei fröhlichen Kurzwellen 6070, 6055 und 9670 kHz für europäische Zielgebiete. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang. Hallo liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde. Wie immer ganz herzlich willkommen zu Radio DARC, dem wöchentlichen DX-Magazin des Deutschen Amateurradioclubs. Die heutige Sendung trägt die Nummer 444. Heute mal eine ungewohnte Stimme. Für die Schnapszahl 3x die 4 in unserem 9. Sendejahr ist hier Mikrofon Rainer Englert, Delta Fox 2 November Uniform. Und ich vertrete den Conny, der für 3 Wochen im wohlverdienten Urlaub ist. Ich freue mich, dass ich heute mal die kommende Stunde von Radio DRC selbst gestalten kann. Wir senden jede Woche ein spannendes Technikmagazin. Hier dreht sich alles um Funk- und Kommunikationstechnik. Und wir haben uns jede Menge interessante Beiträge für Sie einfallen lassen. Zum Start ein Ausflug in die herrlichen Disco-Musikzeiten der 1980er Jahre. Leider viel zu früh von der Bildfläche verschwunden ist das deutsch-dänische Duo Winder, jetzt mit Run for Love. Wissen Sie, was das Tolle an diesen Ollenschinken ist? Man kann so wunderbar drauf tanzen. 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. DARC sendet Digitalrundspruch. Amateurfunkzentrum virtuell per Google Street View besuchen. Amateurfunk beim größten europäischen Straßenfest. Und deutsch-niederländische Amateurfunktage vom 24. bis 27. August. Der Deutsche Amateurradioclub sendet seinen Rundspruch seit einigen Jahren auch in digitaler Form. Darauf weist der Rundspruchredakteur Alfred Fröschel, Delta Lima 8 Fox Alpha, hin. Die Aussendungen erfolgen jeden Mittwochabend um 21 Uhr Ortszeit bzw. 19 Uhr UTC im 80 Meter Amateurfunkband auf der Frequenz 3590 kHz. Die Betriebsart ist Olivia 4-500. Anliegen der digitalen Nachrichtensendungen sind schriftlicher Amateurfunknachrichtendienst per digitalem Funk, unabhängig vom Internet, auch für Not- und Katastrophenfälle geeignet, hohe Verbreitung mit relativ niedriger Leistung, weitgehend störungsfreie Übertragung durch Vorwärtsfehlerkorrektur und komfortable schriftliche Form, speicherbar, jederzeit lesbar und weitergebbar. Momentan wird für die Aussendungen des Digitalrundspruchs das Sonderrufzeichen Delta Lima 100 Radio benutzt, um das 100-jährige Jubiläum des Rundfunks in Deutschland zu würdigen. Am 29. Oktober des Jahres 1923 startete in Berlin die erste regelmäßige Aussendung von Radiosendungen. Alle bestätigenden Stationen erhalten auf Wunsch eine spezielle Sonder-QSL-Karte mit dem DOK 100 RFD. Nochmal der Sendetermin, immer mittwochs um 21 Uhr MESZ auf 3590 kHz. Betriebsart Olivia 4-500. Hören Sie eine technische Information zu Olivia am Ende dieser Sendung. Das DARC Amateurfunkzentrum können Sie nun auch bequem am heimischen Rechner per Google Street View besuchen. Gehen Sie dazu einfach auf die Kartenansicht der bekannten Internetsuchmaschine Google und setzen Sie das kleine gelbe Männchen per Drag and Drop mit der Maus an die Adresse in Baunatal bei Kassel. Die genaue Straßenbezeichnung lautet Lindenallee 4, Baunatal. Schon können Sie virtuell auf der Straße entlang fahren und dabei einen Blick auf das imposante Amateurfunkzentrum mit der DARC-Geschäftsstelle und dem DARC-Verlag werfen. Die Aufnahmen stammen vom November 2022. Der Betreiber der US-Suchmaschine hatte vor kurzem angekündigt, für Deutschland aktuelles Bildmaterial in seine Kartendateien einzuspielen. Mehrere Online-Medien, darunter der Spiegel, Heise und Golem, hatten darüber berichtet. Am 19. und 20. August wird in der bayerischen Landeshauptstadt München wieder gehörig gefeiert. Zum größten Straßenfest in Europa werden pro Besuchstag rund eine 250.000 Besucher erwartet und weite Teile der Innenstadt in eine gigantische Feierzone verwandeln. Es gibt Konzerte auf rund einem Dutzend Showbühnen, Mitmachaktionen, Sportevents, hunderte von Marktständen und mittendrin als Highlight den Deutschen Amateur-Radioclub. Mit einem Funkanhänger präsentiert sich der Verein an der Ecke des Geschwister-Scholl-Platzes den Besucherinnen und Besuchern und führt das spannende Amateurfunk-Hobby einer breiten Öffentlichkeit vor. Geplant ist Funkbetrieb über den geostationären Satelliten QO100 und das beliebte Telegrafieren des eigenen Namens, um ein Morse-Diplom zu erlangen. Natürlich werden auch wieder kleine Piepser versteckt, das sind Minisender, die es dann zu suchen gilt. Und auch das Hightech-Glücksrad wird sicher wieder als Anziehungspunkt für Kinder und Jugendliche seine Runden drehen. Einheimische und Besucher werden auf dem großen Straßenfest ganz bestimmt Kurzweil haben und viel Interessantes für die ganze Familie finden. Los geht es am Samstag, den 19. August um 15 Uhr und Action ist dann bis weit nach Mitternacht. Vom 24. bis 27. August finden wieder die deutsch-niederländischen Amateurfunktage statt, kurz DNAT, und zwar in ihrer nunmehr 55. Ausgabe. Veranstaltungsort ist Bad Bentheim. Die Veranstaltungsorte erstrecken sich wie üblich über das Stadtgebiet. Auf dem Programm stehen unter anderem gemütliches Beisammensein auf dem DNAT-Campingplatz am Badepark, die feierliche Eröffnung im Sitzungssaal des Rathauses und auch eine Hemmbörse im Forum des Burggymnasiums mitsamt dem naheliegenden Gelände. Das umfangreiche Programm ist auf der Veranstaltungswebseite nachzulesen. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. In Deutschland begehen wir in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Der Rundfunk wird genau 100 Jahre alt. Am 29. Oktober 1923 starteten im Berliner Voxhaus die ersten regelmäßigen Radiosendungen in Deutschland. Was damals in der sogenannten Funkstunde eher bescheiden begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem ganzen Medienzweig ausgebreitet. Und was waren die Top-Hits in der Anfangszeit des Radios? Machen wir mal einen Sprung weit zurück in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, ins Jahr 1936. Damals rockte ein gewisser Erhard Bauschke mit seinem Tanzorchester die Wellen und sein damaliger Sommerhit war Sommer, See und Sonnenschein. Und wenn es jetzt etwas rauscht, die folgende Aufnahme ist schlappe 86 Jahre alt. D-A-R-C Radio, your favorite station. Saturn, Hansa und Mediamarkt müssen zukünftig ohne Reparaturabteilung auskommen. Diese Elektronik-Discounter haben ja ohnehin eigentlich immer nur mit billigen Preisen geworben und nicht mit besonders gutem Service. Zwischendurch gab es aber tatsächlich einen guten Reparaturservice dort. Man hatte 2015 den Kundendienst- und Reparaturanbieter RTS aus Wolnzach bei Ingolstadt übernommen. Daraus entstand die TechRepair GmbH und die machte dann alles von Kleinigkeiten wie ein Akku einsetzen bis zu komplexen Reparaturen. Das war dann ein extra Schalter, wo man Geräte hinbringen konnte, ob sie nun noch in der Garantie waren oder nicht. Doch damit ist es ab September vorbei. Alle 800 Mitarbeiter werden gekündigt und TechRepair wird abgewickelt. Und wer macht jetzt Reparaturen? Ja, die normalen Verkäufer sollen das neben der Beratung machen. Wie die dann die Reparatur können sollen, das ist nun echt die Frage. Die sollen dann zwar dafür geschult werden, aber wie gesagt, außerdem werden es auch nur noch halb so viele Leute werden. Also das kann nicht funktionieren. Deshalb sollte man dort auch wirklich nur einkaufen, wenn man sich selber gut auskennt. Und wenn man sich selber gut auskennt, geht man ehrlich gesagt auch woanders hin. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station. Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. Ab 1976 und in voller Ausprägung ab 1982 kam ein nerviges, wie ein Specht klingendes Störsignal auf die Kurzwelle. Der Specht heißt englisch Woodpecker, deswegen sprach man auch vom Woodpecker. Kurzwellenradiohörer und Funkamateure litten sehr unter den Woodpecker-Störungen und einige Hersteller von Funkgeräten bauten sogar spezielle Filterschaltung gegen diesen elektronischen Schädling ein. Was genau dahinter stand, war aber unbekannt. Aber aufgrund der Peilungen wusste man, dass das Störgeräusch aus der Ukraine kam, damals Teil der Sowjetunion. Ob man damit gezielt unerwünschte Rundfunksendungen stören wollte oder Psychoterror bei den Kurzwellenhörern auslösen oder ob es gar neue militärische E-Waffen waren, damals tappte man ziemlich im Dunkeln. 1989 war der Woodpecker plötzlich weg und man wusste immer noch nicht warum. Inzwischen kann man seine Überreste jedoch besichtigen. Eine gewollte Störung des Rundfunks war eigentlich auszuschließen, denn Radio Moskau war genauso betroffen wie andere Sender. Die anderen Verschwörungstheorien trafen auch nicht zu. Etwas Militärisches war es allerdings schon, das wissen wir inzwischen, ein Überhorizontradar, das eben diesen Blick über den Horizont dadurch erreicht, dass es wie in der Anfangszeit der Radartechnik auf Kurzwelle sendet, statt wie sonst üblich im Millimeterwellenbereich. Damit hat man keine sehr hohe Auflösung und produziert fürchterliche Störungen, weil man für Radar starke Impulsausstrahlungen braucht und die eben jede normale Funkanwendung lahmlegen. Auch wenn wir Funkamateure damals nicht so genau wussten, was da los ist, das Militär wusste es schon. Die NATO hatte die Anlagen längst identifiziert und fotografiert. Sie führte sie unter dem Namen Steel Yard. Das sowjetische Militär nutzte den Namen Duga für die Überhorizontanlagen. Die Zivilbevölkerung in Ost und West wusste vor dem Ende der UdSSR nicht, was da los ist. Es gibt auch heute noch leider solche Überhorizontradare, beispielsweise in Zypern, und sie stören auch heute noch den Amateurfunk. Man hat sich zwar bemüht, das Problem etwas zu verringern, aber das liegt einfach in dem Funktionsprinzip. Starke Pulsausstrahlung und normaler Funk harmonieren nicht miteinander. Durch die Reflexion an der Ionosphäre erreichte der Woodpecker mit bis zu 10 Megawatt effektiver Strahlungsleistung 15.000 Kilometer Reichweite. Dafür ein scharfes Bild, kurze Impulse gesendet werden müssen und diese eine hohe Bandbreitebelegung, entkommt man den Störungen auch nicht durch Frequenzwechsel. Der Woodpecker sollte anfliegende Atomraketen aus Amerika und Europa frühzeitig entdecken. Weil die Kurzwelle keine so hohe Auflösung bieten kann, hätte er allerdings nicht einzelne Raketen entdecken können, nur ganze Gruppen. Mit dem Ende des Kalten Krieges wurde das System überflüssig. Heute kann man das auch mit Satelliten machen. Allerdings wie immer mit Kurzwelle. Als Backup ist sie dann doch noch ganz beliebt, deswegen gibt es auch heute noch solche Systeme. Heute versucht man es eben mit Spread-Spectrum-Technik, die massiven Störungen etwas zu verringern. Aber das NATO-Überhorizontradar auf Zypern stört auf 10,13 und 18,13 MHz mit immer noch 40 kHz Bandbreite. Chinesische Anlagen gibt es auf 6,93 bis 7,1 MHz und dann noch ein iranisches Überhorizontradar bei 28,5 MHz. Die letzte 1970 begonnene Ausbaustufe des Duga-Radars nutzte wie schon die Vorgänger getrennte Sende- und Empfangsanlagen. Es sind riesige Antennenanlagen. Und damit der Sender den Empfänger nicht verstopft, hat man sich 60 Kilometer voneinander entfernt aufgebaut. Eine Empfangsanlage war weniger als 10 Kilometer vom Atomkraftwerk Tschernobyl aufgebaut und wurde direkt von diesem mit einer Hochspannungsleitung versorgt. Der Grund? Die Empfänger und Computer, die zur Sicherheit gegen die bei Atombombenexplosionen entstehenden extremen Überspannungen, EMP, teils in Röhrentechnik, und zudem mit einer für die damalige Zeit sehr hohen Rechenleistung von über einem Megaflop arbeiteten, benötigten so enorme Energiemengen zum Betrieb, dass der Aufbau der Anlage in Kraftwerksnähe ratsam schien. Aber Tschernobyl, Moment mal, da war doch was. Dazu gleich mehr. Ja, genau. Der Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl ist nach nur 3 Jahren Betriebszeit infolge Fehlbedienung 1986 explodiert. Damit war auch die Radarempfangsanlage bei Tschernobyl nicht mehr von dieser anderen Strahlungsart zu reinigen, die über die ganze Gegend und halb Europa niedergegangen war. Sie wurde deshalb 1988 abgeschaltet und die Elektronik an andere Standorte verlegt oder schlicht geplündert. Ein Abbau der Antenne war jedoch infolge der Verstrahlung unwirtschaftlich. Ein einfaches Sprengen der Masten schied wegen der hohen Radioaktivität im Boden und den Masten selbst als Option aus. Deswegen ist sie bis auf einige kleinere Demontagen bis heute stehen geblieben. Die beiden in der Nähe von Pripyat und dem AKW Tschernobyl stehenden Antennenarrays sind 146 und 90 Meter hoch und das größere 750 Meter breit. Die zylindrischen Elemente, die teils abmontiert wurden, sind die Strahler, der Rest ist Reflektor. Vermutlich ist das eine der wenigen Funkanlagen, deren Außerbetriebnahme Funkamateure erfreut. Alleine die Anlage in Tschernobyl war doppelt so teuer wie das ganze Atomkraftwerk und es gab ja noch weitere Standorte. So ärgerlich das Ganze aber für die Funkamateure war, ein Gutes hatte diese Anlage im Nachhinein. Ein Vorfall, der auch erst nach dem Ende des Kalten Krieges bekannt wurde, am 26. September 1983, ging in einer 100 Kilometer von Moskau entfernten Kommandozentrale der sowjetischen Streitkräfte ein Satellitensignal über den Start von ballistischen Raketen von einem Militärstützpunkt in den USA ein. Der Offizier Stanislav Petro hätte das eigentlich sofort weiterleiten müssen und damit den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Er glaubte es aber einfach nicht und dachte, das muss ein Fehlalarm sein. Er hat dann das Personal in der Anlage von Tschernobyl kontaktiert und die konnten keinen Anflug von Raketen bestätigen. Später stellte sich heraus, dass das Satellitensystem von Sonnenreflexionen in Wolken geblendet worden war. 2006 wurde dann Stanislav Petro von der UNO als der Mann, der einen Atomkrieg verhindert hat, nachträglich geehrt. Und so war die den Funkamateuren verhasste Anlage im Nachhinein doch zu etwas gut, das den ganzen Ärger mehr als aufwiegen sollte. Zusätzlich gab es übrigens auch den Kreis, ein Array aus 2x120 einzelnen 10 Meter hohen Antennen, die im Kreis angeordnet waren. Das Empfangsgebäude im Zentrum trug eine weitere Antenne. Hiermit wurde vermutlich die Ionosphäre untersucht, um die sinnvollen Sendefrequenzen für die Duga-Anlage zu bestimmen. Diese Antennen im Kreis erinnern an den DEFA-Film »Der schweigende Stern« nach dem Buch von Stanislav Lem. Die Gegend um das Atomkraftwerk Tschernobyl konnte mittlerweile besichtigt werden. Die Ukraine konnte die Einnahmen aus dieser Art Tourismus gut gebrauchen. Andriy Friesen, der regelmäßig Touren in diese Region organisiert hat, ist dabei auch auf die Antennenanlage gestiegen. Viele Fotos und Videos können auf seiner Website www.pripyat.de besichtigt werden. Das schreibt sich P-R-I-P-Y-A-T. www.pripyat.de. Mit den Besichtigungen ist allerdings im Moment aus naheliegenden Gründen Essig. Eine Reise in die Ukraine ist im Moment absolut nicht zu empfehlen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Вигадай той садок коло хати, де плика свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни своє перше кохання, най душа, як тоді защемить. Посміхни ти для неї останнє, краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. спіши, най вона зачекає ще так у житті не сказав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав, і поглянь, як навколо світає, і як світ вірно ближче. Не спіши, дай вона зачекає ще мить, потерпи, дай вона зачекає ще мить. Не спіши, вже весна наступає. Замить. Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Für die Freunde der Digitaltechnik gibt es jeden Mittwoch einen fixen Termin im Terminkalender. Um 21 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit bzw. um 19 Uhr UTC strahlt nämlich eine DARC-Sonderstation mit dem Rufzeichen Delta Lima 100 Radio den Digitalrundspruch für die Amateurgemeinde aus. Aktuelle Nachrichten aus der Welt des Amateurfunks, DX-Informationen und auch Veranstaltungshinweise kann man dort lesen. Die Frequenz liegt im 80-Meter-Band bei 3590 kHz und der eingesetzte Digimod ist Olivia 4-500. Olivia, das klingt nach selbstgemachter Olivenölseife. Es ist ein etwas seltsamer Name für eine Betriebsart. Haben Sie schon einmal davon gehört? Wenn nein, dann nutze ich den heutigen Technikbeitrag einmal, um Sie in die Geheimnisse dieses Übertragungsverfahrens einzuführen. Olivia ist nicht mehr ganz neu. Es wurde im Jahr 2004 von dem polnischen Physiker und Funkamateur Paweł Jachowa, Amateurfunkrufzeichen Sierra Papa 9, Victor Romeo Charlie, publiziert. Damals, vor etwa 20 Jahren, begann die Ära der digitalen Übertragungsverfahren gerade erst, sich im Amateurfunk auszubreiten. Insofern war das eine der ersten Digitalmodi überhaupt, die für die Funkamateure entwickelt wurden. Auf der Suche nach einem griffigen Namen für seine Erfindung nannte Paweł das Protokoll Olivia, so hieß seine Tochter. Und unter dieser Bezeichnung ist es bis heute weltweit ein Begriff. Was ist nun das Besondere an Olivia? Wie funktioniert es? Das Übertragungsprotokoll eignet sich speziell für schwierige Übertragungsverhältnisse, wie sie auf Kurzwelle typisch sind. Das Signal kann auch dann noch dekodiert werden, wenn es 10 bis 15 Dezibel schwächer ist als das Rauschen. Technisch gesehen ist das Olivia-Signal eine Mehrfachfrequenzumtastung, auch als MFSK bezeichnet, und kann verschiedene Unterformate haben. Dabei wird im Prinzip der Sendeoszillator zwischen mehreren Frequenzen umgetastet. Je nach Wahl der Sendeparameter können das 2, 4, 8 oder sogar bis hinauf zu 256 sein. Die Umschaltung zwischen den einzelnen Frequenzen kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, je nach gewünschtem Symbol zwischen verschiedenen Frequenzgeneratoren umzuschalten. Oder man ändert die Frequenz eines einzigen Oszillators entsprechend der Sprungfrequenz um einige hundert Hertz. Bei einer harten Frequenzumtastung gibt es allerdings ein Problem. Die Phasenlagen stimmen oft nicht überein. Dies führt zu einem sprunghaften Übergang des Signalverlaufs im Umschaltzeitpunkt. Die Folge ist ein hoher Bandbreitenbedarf. Eine massive Verbesserung ist dadurch möglich, dass man die harten Frequenzumschaltungen durch einen kontinuierlichen Verlauf ersetzt. Diese Methodik bezeichnet man als Gaußsche Frequenzumtastung oder englisch abgekürzt GFSK. Eine zweite Maßnahme zur Verbesserung der Übertragungsqualität ist der Einsatz der sogenannten Vorwärtsfehlerkorrektur. Hierbei kodiert der Sender die zu übertragenden Daten in redundanter Weise, sodass der Empfänger Übertragungsfehler ohne Rückfrage beim Sender erkennen und selber korrigieren kann. Ein Olivia-Funksignal kann verschiedene Formate haben. Der Operator kann aus einem guten Dutzend Kombinationen von eingesetzten Tönen und Übertragungsbandbreiten auswählen. Grundsätzlich gilt, je höher die gewählte Bandbreite, desto schneller der Datendurchsatz. Der zweite Parameter ist die Anzahl der Übertragungstöne. Hier gilt der Zusammenhang, je höher die Anzahl, desto größer die Redundanz der übertragenen Daten und desto sicherer gelingt die Verbindung. Der Preis dafür ist aber, dass sich die Symbolisierung auf immer mehr Töne aufteilt und der Datendurchsatz immer langsamer wird. Eine Dekodierung gelingt je nach Einstellung bis hinunter zu minus 15 Dezibel unter dem Rauschen. Das ist schon richtig gut und man braucht nur sehr geringe Sendeleistungen von wenigen Watt. Reduziert man die Anzahl der Töne auf beispielsweise 2 oder 4, wird es immer schneller, aber auch immer unsicherer. Man muss mehr Leistung einsetzen und also je nach Zustand des Übertragungskanals einen Kompromiss zwischen maximalem Durchsatz und höchster Störfestigkeit finden. Am häufigsten verwendet werden die Olivia-Modi mit 500 Hertz Bandbreite und 4 Tönen. Sowie derjenigen mit 1000 Hertz Bandbreite und 32 Tönen. Übertragen kann man bei ersterer Kombination 14 Wörter pro Minute, bei letzterer 24. Wenn Sie nun selber einmal in der Betriebsart Olivia aktiv werden wollen, was braucht man dafür? Nun, jeder digitalfähige Amateurfunktransceiver ist dafür geeignet, wenn man auch andere Digimodes wie FT8 fahren kann. Bei älteren analogen Geräten braucht man sein Soundkarteninterface und moderne SDR-Geräte können das meist sowieso so, wie sie sind. Als Software bietet sich das kostenlose FL-Digi an, aber auch weit verbreitete Digitalprogramme wie Multi-PSK sind eine gute Wahl. Eine kostenpflichtige, aber sehr hochwertige Option ist die Decoder-Software MixW der beiden Funkamateure Nick Fedosev, Uniform Tango 2, Uniform Zulu und Denis Nechitailov, Uniform 9, Juliet Delta Romeo aus Ukraine. Und wo kann man diese Signale hören? Typische Arbeitsfrequenzen sind 3571 kHz auf 80 Meter, 7071 kHz auf 40 Meter und 14.071 kHz im 20-Meter-Band. Oder eben jeden Mittwoch um 21 Uhr auf 3.590 kHz für den Digitalrundspruch des DARC. Wer noch mehr Details zu Olivia und seinen faszinierenden Möglichkeiten wissen möchte, dem sei der englischsprachige Artikel auf der USA-Version von Wikipedia sehr empfohlen. Mein OM Rainer, DF2NU, hat übrigens im vergangenen Sommer eine Funkverbindung mit gerade einmal 300 mW Sendeleistung nach Finnland hinbekommen. Am anderen Ende der Tasten war Christian, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky, der sich gerade dort im Urlaub befand. Eine Antenne? Ein einfacher Multipandipol in den Baum gespannt. Probieren Sie Olivia einfach mal aus. Und das tun wir nun auch musikalisch. Hier ist eine andere Olivia mit einem Country-Sound aus Australien, und zwar Olivia Newton-John und If You Love Me, Let Me Know. Eva Maria, DG9 MFG. Set me free. Take the chains away that keep me loving you. The arms that open wide to hold me closer, the hands that run their fingers through my hair, smile that says hello, it's good to see you. Anytime I turn around to find you there, it's this and so much more that makes me love you. What else can I do to make you see? Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Nach Eva Marias Informationen über die Digitalbetriebsart Olivia und passend dazu der australischen Sängerin Olivia Newton-John nun am Ende der Sendung zu unserem aktuellen Funkwetter. Damit Olivia im Einsatz auch richtig Spaß macht und andere Betriebsmodi natürlich auch, müssen wir über das Auf und Ab der Amateurfunkbänder Bescheid wissen, müssen die Wellenausbreitung kennen. Die aktuelle Prognose hierfür kommt nun wie immer von unserem Spezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Und wie sieht's denn heute so aus? Ja, Rainer, Olivia funktioniert ja wie die meisten anderen FSK-QSO-Digimods auch noch bei sehr schwachen Signalen. Aber wenn ein Band zu ist, dann ist es nun mal zu, da hilft dann auch keine hohe Ausgangsleistung. Oder wir wollen über die Pole funken und da ist gerade alles dicht, weil ein solarer Strahlungssturm eine Polarkappenabsorption ausgelöst hat. So geschehen am letzten Wochenende, als sich als Spitze der massiven Flare-Tätigkeit am Samstag und Montag jeweils ein X-Flare ereignete. Beide fanden an unserem späten Abend statt. Der begleitende Mögel-Dellinger-Effekt traf also den Westen der USA und den pazifischen Raum, wobei der nach 2 Stunden abgewettert war. Eine Polarkappenabsorption ist deutlich zäher. Diese hier dauerte bis Freitag. Polare Pfade waren also je nach Band während der ganzen Woche schwierig bis unmöglich. Aber man sieht, auf der Sonne ist weiterhin ordentlich was los. Der Flux lag zwischen 155 und 170 Einheiten. Im Erdmagnetfeld ging es recht zivilisiert zu. Die Ausbreitungsbedingungen auf den oberen Bändern waren trotzdem von Tag zu Tag wieder recht verschieden, was man vor allem dem 15-Meter-Band anmerkte. Die Sonnenaktivität schwächt sich ein klein wenig ab. Für die nächste Woche liegt der Korridor bei 140 bis 170 Einheiten. Aber davon werden wir nichts spüren. Eher schon eine angehobene Muff im Bereich des Sonnenuntergangs. Ein erster Hinweis, was die Ionosphäre leisten kann, wenn wir erstmal diese sommerlich hohe Tagesdämpfung los sind. Mit der abgeklungenen Polarkappenabsorption ist der Pazifik wieder möglich, morgens auf 20 Meter auch über den langen Weg und wenn 15 Meter gut aufgelegt ist, dann geht es dort nach Ostasien. Abends heißt es dann Go West, Richtung Amerika, da ist 15 Meter ein recht sicherer Kandidat und es kann durchaus auch mal höher gehen. In der ersten Nachthälfte ist dann 20 Meter am DX-trächtigsten, danach 30 und 40 Meter. Und auch 80 Meter hat DX-Öffnungen, sofern es nicht gewittert. Die Nacht ist ja schon wieder fast 2 Stunden länger geworden. Und am Tag der ersten Ausstrahlung dieser Sendung, dem 13. August, haben wir das Maximum der Perseiden. Der Komet Swift-Tuttle pudert uns wieder mit seinen Trümmerteilen, dieses Jahr möglicherweise sogar etwas mehr als üblich. Wenn man einen dunklen Ort aufsucht, die Augen an die Dunkelheit gewöhnt sind und man nach lokaler Mitternacht beobachtet, sollte man beim Blick nach Nordosten optisch schon mindestens alle 1 bis 2 Minuten eine Sternschnuppe zu sehen bekommen, zumal dieses Jahr kein heller Mond stört. Und im Radio hört man noch einige mehr. Ein Musikstück findet in dieser Sendung mit der schönen Nummer 444 noch Platz. Wenn ein bekannter Titel neu aufgenommen wird, dann stehen Beatles-Songs in der Rangfolge der beliebtesten Vorbilder ganz oben. Solche Coverversionen können so oder so ausfallen. Aber wenn ein solches Stück 50 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung neu aufgenommen wird und dann ganz neue Seiten offenbart, dann merkt man, welche Substanz in diesen Noten liegt, die der 23-jährige Paul McCartney 1966 niederschrieb. Hören wir also Eliana Rigby in der ganz besonderen Version des finnischen A Cappella-Ensembles Rajaton. Und Rajaton bedeutet grenzenlos. Das passt gut hierhin und zum Good DX. Look at all the lonely people.